Dear Jesus, thank you for everybody who is in this room tonight. Lieber Herr Jesus, danke für alle, die heute Abend hier sind in diesem Raum. Father, we ask you for clarity tonight. Vater, wir bitten dich um Klarheit heute Abend. And may what the words that we hear tonight cause a hunger for us in us to study your word. Und mögen die Worte, die wir heute Abend von dir hören, einen Hunger in uns bewirken, dein Wort einfach zu studieren. May the words that we hear tonight excite us, that we want to really search the scriptures. Vater, lass uns diese Worte einfach wirklich anfachen oder aufrütteln, dass wir in den Schriften suchen. Dass wir in den Schriften forschen. And that we have joy, that we find our joy in the word of God. Und dass wir unsere Freude im und am Wort Gottes finden. So tonight's subject is Revelation chapter 6. Das Thema heute Abend ist Offenbarung Kapitel 6. And I just would like to start with the big picture and then zoom into this chapter from the big picture. Und ich möchte beginnen mit dem großen Bild und von dort aus halt mich hineinzoomen ins Detail. That God's plan for mankind, for this world, is in different time ages. Der Plan Gottes für diese Welt, der lässt sich unterscheiden in verschiedene Zeitalter. In the moment we live in the sixth age, which is the age of grace. Man kann sagen, dass wir momentan im sechsten Zeitalter leben, das ist das Zeitalter der Gnade. The age of salvation by grace. Das ist das Zeitalter der Errettung durch Gnade. The age of the Christians. Und es ist das Zeitalter der Christen. And the next one will be the millennium. Und das nächste Zeitalter wird das Millennium, das tausendjährige Reich sein. The one before was the law. Das Zeitalter davor war das Zeitalter des Gesetzes. It was the fifth age. Man könnte so sagen, es war das fünfte Zeitalter oder fünfte Haushaltung. And when this ended, Jesus Christ came for the first time. Und als dies abschloss, kam Jesus zum ersten Mal. And when the sixth age, the age of the Christians, will be closed, then Jesus Christ comes again. Und wenn dann das Zeitalter der Christen abgeschlossen ist, wird Jesus wiederkommen. Just before the seventh age, which is the millennium. Direkt vor dem siebten Zeitalter, das wird das tausendjährige Reich sein, das Millennium. And he will come actually twice within a 7-year period. Und innerhalb einer siebenjährigen Periode wird er zweimal erscheinen. First only for us to take those that wait for him, to take them with him to heaven. Zunächst für uns, die wir ja auf ihn warten. Er wird uns gen Himmel nehmen. And 7 years later, in the meantime, the tribulation will unfold on the earth. Und nachdem er uns gen Himmel genommen hat, wird währenddessen dann die Trübsalphase auf der Erde stattfinden. Where chapter 6 is just the commencement, is the beginning of this tribulation period, chapter 6. Wo Kapitel 6 einfach der Einstieg darstellt, dieser Trübsal. Ja, and then from chapter 6 to chapter 19, we find, which is takes most of the part of the book of Revelation, we see the details of this tribulation period. Und Kapitel 6 bis Kapitel 19 nimmt den Großteil der Offenbarung ein und wir sehen da die ganzen Details der Trübsalsphase beschrieben. Then at the end of this tribulation he will come visibly for all the earth. Und am Ende dieser Trübsalsphase kommt er sichtbar auf die Erde wieder. And then comes the sheep and the goat judgment. Dann kommt das Gericht der Ziegen und der Schafe. And then he will be in Jerusalem and reign with David for 1000 years. Und dann wird er in Jerusalem herrschen mit David für 1000 Jahre. And as you certainly have heard from Pastor Rob and as I've also mentioned last Wednesday. Und wie ihr bereits von Pastor Rob gehört habt und wie ich es auch letzte Woche am Mittwoch erwähnt habe. There is a natural outline to the book of Revelation. Da gibt es eine ganz natürliche Gliederung in dem Buch der Offenbarung. The things that the Apostle John has seen on the island of Patmos, this is part one. Teil 1 sind die Dinge, die der Apostel Johannes gesehen hat auf der Insel Patmos. This is in chapter 1. Kapitel 1. Then part 2, the things which are. Dann Teil 2, die Dinge, die jetzt sind. These things that they were present at the time of the Apostle John, but we look back to these things. Diese Dinge waren gegenwärtig zum Zeitpunkt zu der Zeit des Apostel Johannes. Wir aus unserer Sicht schauen aber auf sie zurück. And the things which shall be. Und dann die Dinge, die sein werden. And these are still, these were future for the Apostle John, and they are still future for us. Und das sind Dinge, die sowohl für den Apostel Johannes als auch für uns noch Zukunft sind. And the things which are is the seven churches. I'm certainly you've heard about the seven churches. Und die Dinge, die sind, das sind die sieben Gemeinden. Und ich habe sicherlich von den sieben Gemeinden und Adventsschreiben der sieben Gemeinden gehört. And the applications, the fourfold applications. Und für diese Adventsschreiben gibt es eine vierfache Anwendung. Seven historical churches. Es schreiben an sieben historische Gemeinden. Seven types of churches. Sieben Arten von Gemeinden. Seven types of believers. Sieben Arten oder Typen von Gläubigen. And seven ages. Und sieben Zeitalter. So the Christian age is again subdivided in seven ages. Das christliche Zeitalter lässt sich selbst nochmal in sieben Zeitalter unterscheiden. And the more you look into it, you see there is so much structure and order in the Book of Revelation. Und je mehr man es betrachtet, kann man umso tiefer einfach die Ordnung sehen, mit der das Buch der Offenbarung strukturiert ist. That you may wonder, why are people making it so complicated? Und dass man sich einfach fragt, warum Leute das so kompliziert machen. And when people, this is not to go too much into details, but there are so many different interpretations. Wir wollen da jetzt nicht zu sehr in diesem Punkt in die Tiefe gehen, aber es gibt so viele verschiedene Interpretationsansätze. They have one thing in common. Die alle eine Sache gemeinsam haben. They reduce the Book of Revelation to a mystical allegory. Sie reduzieren letztendlich das Buch der Offenbarung zu einer mystischen Allegorie. That is only to be understood as an ageless battle. Und so denken sie, dass es nur zu verstehen ist als ein zeitloser Kampf between good and evil. Zwischen Gut und Böse. And so they are clouding the clear intentions that our Lord has in giving us this book. So verfinstern sie gewissermaßen wie mit Wolken die klaren Absichten, die unser Herr durch dieses Buch beabsichtigt. Because if it is not clear, then why is a blessing promised to the reader? Wenn das Buch als solches nicht klar zu verstehen ist, warum wird dann dem Leser oder dem Zuhörer ein Segen versprochen? And last not least, that Apokalypsis is the Greek name for the Book of Revelation. Und nicht zuletzt ist ja Apokalypsis der griechische Titel für das Buch. And which is simply means to unveil, to uncover. Was ja nichts anderes bedeutet als zu enthüllen. To make more clear. Zu offenbaren halt, um es klarer zu machen. And then we must not be surprised that there are many people who don't believe in a millennium, just to be prepared for und that. Lass es ja nicht überraschend sein, wenn es viele Leute gibt, die eben gar nicht erst ans tausendjährige Reich glauben. Some people say there is no millennium at all. Es gibt Leute, die behaupten, es gibt dieses tausendjährige Reich nicht einmal. They say the kingdom will not come because the church is the kingdom. Sie sagen, das Königreich, das wird gar nicht mehr eintreten, weil ja die Gemeinde das Königreich darstellt. That means there is no rupture, no dispensations. In diesem Sinne gibt es bei ihnen keine Entrückung, es gibt auch keine Zeitalter. That they don't leave room for the God's plan for the Jews, for Israel. Und for the Jews. Hast du Rapture gesagt oder vorher? For the Jews, they. Ne, vorher. Okay. Yeah, Rapture. Yeah, okay. Yeah. Okay, Entrückung. Yeah. Sie lassen auch keinen Raum darin für die Juden. Which leads to further foolish speculations. Und daraus entstehen weitere eigentlich törichte Spekulationen. Then some people believe that the kingdom will come after the church conquers the world. Einige Leute glauben, dass das Königreich eintreten wird, nachdem die Gemeinde die Welt eingenommen hat. Yeah, then I can only say have fun doing that. Dann kann ich nur sagen, naja, viel Spaß dabei. Probiert das mal. And now, if somebody asks us what we believe, wenn jemand uns fragen würde, was wir denn glauben, as well as through the scholars and through the internet, I would almost say that it is a majority. I would dare to say it is a majority that believes in a rapture. Als wenn man einfach die Mehrheit der Schriftgelehrten betrachtet, so kann man sagen, believes in a rapture dass die Mehrheit before the tribulation, doch an eine Entrückung vor der Trübsalphase glaubt. Including the famous Tim LaHaye. Und das schließt auch den berühmten Tim LaHaye ein. That has a very colored illustrated book about all these events, which is available at our book table. Der diese Buchserie geschrieben hat, mit dem er romanweise praktisch diese Ereignisse beschreibt. And it's a very good book. I would really recommend to have a look at it. Yeah. Diese Buchserie kann man nur sehr empfehlen. Because it makes all these events colorful. It puts colors to these events and you can remember them. Es gibt auch ein Lehrbuch von ihm, das jetzt gemeint. Und es ist farbig illustriert. Und das hilft einem, das besser zu verstehen. And you can see the God's plan for the ages in a very, very convenient way that many people would have loved to have it for centuries and wouldn't have it. And it's very clear there. Mit diesen Bildern, mit diesem Buch, mit diesen Übersichten, die darin sind, kann man einen sehr eindrücklichen Überblick erhalten über Gottes Plan für die für die Geschichte. Ja, so just for the completeness sake, this belief that we have as majority of Christians is dispensational premillennialism, it is called. Und der Vollständigkeit halber, um das auch dafür auch einen Titel zu geben, es wird bezeichnet als der prämilleniale Zeit. Ja. Yeah, it means dispensational. It means dispensations. It's just that God is just not always uniformly dealing with history in history, but He is dividing the history in ages in different Geschichte in Haushaltung einteilt und gleichzeitig eine prämilleniale Ansicht hat. And from this, by comparing scriptures and by understanding the character of God. Und indem man die Schriften miteinander vergleicht und auch den Charakter Gottes dabei betrachtet oder einbezieht. It is the greatest harmony and the least contradictions you have in interpreting it as that we will be raptured before the tribulation. Findet sich eigentlich die größte Harmonie in der Auslegung darin, dass wir eben vor der Trübsalphase entrückt werden. And we have in chapters 4 and 5 actually are the introduction of this third part of the book of Revelation. Kapitel 4 und 5 sind eigentlich die Einleitung zu diesem dritten Teil der Trübsal, Teil der Offenbarung. Where God is saying to the Apostle John, come up to me, come up to where I am. Gott sagt zu dem Apostel Johannes in Kapitel 4, komm hier herauf, dort wo ich bin. And this is symbolically, the church is not mentioned one time throughout the chapters 4 until chapter 19. Um das wohl symbolisch zu verstehen, denn die Gemeinde wird dann in weiteren Kapiteln, das heißt Kapitel 5 bis 19, nicht ein einziges Mal erwähnt. This is not wishful thinking because. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein Wunschdenken. Because we have enough trials in our life. Denn wir haben ja genügend Prüfungen und Tests in unserem Leben. And we have no guarantee that in this life we will die prematurely because of sickness, persecution or any of these things. Und wir haben also nicht irgendeine Garantie, dass wir vielleicht vorher einmal sterben würden aufgrund von Krankheiten oder Verfolgung. Der Verfolgung. So, this is not wishful thinking. That is, we are not dreamers. We know that we have anyway. There is a lot of trouble waiting ahead anyway. You know? Also, wir sind keine Träumer. Wir wissen sehr wohl, dass vor uns also auch große Schwierigkeiten liegen können. But it is in order not to violate the scripture. Aber wir legen dies so aus, um einfach die Schrift nicht in ihre Ordnung zu verletzen. And taking it literal as possible as we can. Und bei der Auslegung so buchstäblich vorzugehen wie nur möglich. Recognizing symbols. Nehmen wir sehr wohl Symbole anerkennen. So that we don't want to overdo it. We don't want to just go to the extreme and become foolish again, of course. Und auch darin wollen wir nicht zu weit gehen, um da irgendwie wieder in eine Torheit zu verfallen. But when for example, when we when Revelation 20 speaks about 1,000 years. Why shouldn't it be 1,000 years? Aber um ein Beispiel zu geben, wenn Offenbarung 20 von einer Zeitperiode von 1,000 Jahren spricht, warum soll das denn nicht auch 1,000 Jahre sein? So, now Revelation 4 and 5 is just the beginning of the. It's just this. It starts to roll. It is just the introduction of this third part, as I said. In Offenbarung 4 und 5 ist einfach nur der Anfang. Das heißt, die Dinge setzen sich in Bewegung. And Revelation 5 is when Jesus, who has always owned the world, has always owned the universe. Und in Offenbarung 5 finden wir dann, dass Jesus, der ja immer Eigentümer dieser Welt war. And do not I fill heaven, the whole heaven and earth? We find this in the prophets all the time. Und wir finden das in den Propheten immer wieder, dass Gott sagt, bin ich derjenige, dem die ganze Welt gehört, Himmel und Erde. But here he is just taking ownership of what he is possessing anyway. Aber hier tritt er einfach die Eigentümerschaft auch an von dem, was er ja eh rechtmäßig besitzt. That means he repossesses what always belonged to him. He repossesses it. Er beansprucht einfach wieder das, was er immer ihm schon gehört hatte. It is like a criminal is occupying an apartment. Das ist wie wenn ein Krimineller irgendwo eine Wohnung besetzt. Because he was forging the keys, he just get access to this apartment. Also er hat irgendwo sich die Schlüssel genommen und dadurch Zugang sich zur Wohnung verschafft. As Satan has gotten access to this world, which he should have never had in the first place. Wie ja Satan Zugang zu dieser Welt bekommen hat, den er als solcher nie hätte haben sollen. Through disobedience of man. Und diesen Eintritt in die Menschheit, in die Welt, hat er durch den Ungehorsam des Menschen erhalten. And the landlord knows about it. Und der Hausherr, der weiß darüber Bescheid. But he finds it fit to wait for a certain day to come and take repossess his apartment again. Aber er findet es recht, doch zu warten und einen bestimmten Zeitpunkt sich auszuwählen, wo er dann seine Wohnung wieder oder sein Haus wieder in Besitz kriegt. Yeah, and he will come, take the apartment, and he will kick the criminal out. So kommt er. Er nimmt sich sein Recht an dem Haus und er wirft den Kriminellen hinaus. And that means in this case to the bottomless pit in the center of the earth. In diesem Fall letztendlich in die in eine bodenlose Grube. Das heißt Mittelpunkt der Erde. And then with that, all that have kept, that have held to unrighteousness, all them they will be punished. Und mit ihm werden alle, die an der Ungerechtigkeit festgehalten haben, this is starting in chapter 6. Bestraft werden. This starts in chapter 6. Das beginnt in Kapitel 6. Yeah. And yet, even in such a severe time, more salvations will take place than in any time of history. Und obwohl das so eine harte Zeit werden wird, werden doch mehr Errettungen stattfinden als in jedem anderen Zeitalter and all the der Geschichte. And all the unrighteous, this world is kept in unrighteousness. Excuse me. This world is kept in unrighteousness. Und diese Welt, sie wird einfach in einer Ungerechtigkeit gehalten. And even it isn't exciting to hear, but as far as righteousness is concerned, we are not much freer than we are in Iraq here, really, you know. If you really think about it. Wenn du wirklich it, you nachdenkst, sind wir, was Gerechtigkeit anbelangt, nicht sehr viel freier als irgendwie im Irak. When a society that is hiding behind evolution, wenn eine Gesellschaft sich hinter der Evolution verbirgt, only to justify the abortion of millions of babies, um die Abtreibung von Millionen von Kindern zu rechtfertigen. And hundreds and hundreds and just being violent and justifying violence by a relative kind of ethic. Und hunderten von Leuten, sie rechtfertigen Gewalt einfach durch eine relative Ethik. And the truth is and it is just suppressed. Unrighteousness is suppressing the truth as it is now today. And this will be. This will be history then. Ungerechtigkeit hält einfach die Wahrheit nieder. Und das wird dann zu diesem Zeitpunkt einfach Geschichte sein. Now, and this is how Jesus repossesses the earth. Und so geschieht es, dass Jesus die Erde wieder einnimmt. He has this scroll with the seven seals. Er erhält diese Schriftrolle mit den sieben Siegeln. And these seven seals are the, this is how Jesus Christ, who is the only one who has the authority to undo these seals. Und so geschieht es, dass Jesus der Einzige ist, der es auch öffnen kann, weil er die Autorität hat, diese sieben Siegel zu brechen. Only the one who was tortured and who suffered on our behalf. Nur der, der um uns willen gelitten hat und Qualen erlitten hat, der hat dieses Recht. Who has patience with our unrighteousness on a daily level. Und der auch geduldig ist mit unserer Ungerechtigkeit, Tag für Tag. And the only one who can really judge perfectly. Einzige, der auch überhaupt vollkommen richten kann. The one he will. This is how he will. This is how he repossesses the earth. He opens the seals. Und dann dieser Vorgang, die Erde wieder einzunehmen, geschieht in der Weise, dass er die Siegel öffnet. Where the first six seals are the subject of chapter 6 of Revelation, which is the subject of this evening. Also die ersten sechs Siegel sind auch das Thema des Kapitel 6, was eben auch heute Abend Thema ist. And as we have mentioned already, but it's good to hear it, because then it's easy to remember if you hear it another time. Then the seventh seal opens up into seven trumpets. Wir haben es bereits gesagt, es war gut, sich das immer wieder in Erinnerung zu führen. Das letzte dieser sieben Siegel geht dann über in die Posaunengerichte. Exactly. And the seventh of these seven trumpets is again containing the seven vials, the sieben Zornschalen. Und das siebte von diesen Posaunen ist dann wiederum der Übergang in die sieben Zornschalen. So within a short 7-year period, there are 19 the most terrible judgments that you will ever have, that the earth has ever, the earth has ever witnessed. Innerhalb dieser 7 Jahre werden über die Erde die schlimmsten Gerichte ergehen, die in dem ganzen Zeitalter zuvor. Some of them Geschichte vorher nicht so repeat themselves when we study the plagues that Moses had commanded against Pharaoh in Exodus. Some of these plagues that we find now, then in Revelation remind us of these plagues. Einige sind interessanterweise ähnlich wie die Gerichte, die über den Pharao bzw. Ägypten ergingen. Exactly, yeah. Now let's just move quickly to these six seals. Und gehen wir einmal zu diesen sechs Siegeln. So for this purpose we can just read into Revelation chapter 6. Und steigen wir ein in der Offenbarung Kapitel 6 und lesen wir. Okay, here we are. And I saw in verse 6, verse 1, and I saw when the lamp opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. And I saw and behold a white horse. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. And he that sat on him had a bow. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. And a crown was given unto him. Und ihm wurde einen Siegeskranz gegeben. And he went forth conquering and to conquer. Und er zog aus, siegend, um zu siegen. This white horse cannot be Jesus, because Jesus has the scrolls in his hands. Also dieses weiße Pferd kann ja nicht Jesus sein, weil ja Jesus gerade die Schriftrolle mit den sieben Siegeln in der Hand hält. But what most scholars agree that this white horse is actually the one sitting on it is the Antichrist. Und die meisten Schriftgelehrten stimmen darin überein, dass diese Person auf dem weißen Pferd der Antichrist ist, who tries with diplomacy and with manipulation, mit dem Diplomatie und Manipulation versucht, establishes a world peace, einen Weltfrieden für sich zu errichten. Now in Daniel 9:27 it is predicted already, in Daniel Kapitel 9 Vers 27 ist just on the side that Daniel is the companion book to Revelation. What Daniel is in the Old Testament, Revelation is in the New. Dazu möchten wir erwähnen, dass das Buch Daniel das Parallelbuch des Alten Testaments zur Offenbarung ist. That many motives that are already known from Daniel are taken up again in Revelation. Also viele Motive oder Szenen aus dem Buch Daniel finden wir dann in der Offenbarung wieder aufgenommen. And Daniel here is also predicting here again in chapter 9 verse 27, he shall confirm the covenant with many for 1 week. Und so heißt es im Buch Daniel, dass er einen wird das Bündnis mit ihnen schließen. Mit ihnen schließt für eine Woche. In the context of that passage, that week is not a week of 7 days, but a week of 7 years. Und in dem Zusammenhang dieser Schriftpassage in Daniel handelt es sich um 7 Jahrwochen, also nicht um eine buchstäbliche Wochenzeitperiode. And the verse continues that he will break this peace very shortly after. Und es ist dann auch dort beschrieben, dass er dann kurz danach diesen Frieden wieder brechen wird. Now this is not so. We have seen this in recent history. I just would quickly remind at the beginning of World War II. Also man hat es auch in der Geschichte schon oftmals gesehen, zum Beispiel Hitler und Stalin, am Anfang des Zweiten Weltkrieges gab es einen Pakt zwischen Hitler und Stalin. They agreed not to attack each other, which of course they did very soon after they made the treaty. Es war ein Nicht-Angriffspakt, den sie schlossen, aber sehr bald danach griffen sie sich gegenseitig an. So a false peace is conquering the world. Also dient dieser falsche Frieden dazu, die Welt einzunehmen. And then in verse 3, and when he had opened the second seal, und Vers 3, und als er das zweite Siegel öffnete, I heard the second beast say, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen. I like it that you find order here. The second seal is combined with the second beast, the third seal with the third beast, the fourth seal with the fourth beast, that each beast has its purpose. Und ich mag, dass da wiederum sich Ordnung erkennen lässt. Das zweite Siegel wird von dem zweiten lebendigen Wesen geöffnet, das dritte von dem dritten lebendigen Wesen und so weiter. Und da sind spezielle Asien auch drin. And these beasts are like, they are, some scholars say they could be seraphims. Und diese, also hier beschrieben als lebendige Wesen, es heißt bei einigen Schriftgelehrten, dass es Seraphime sein könnten. But in their appearance remind us of the four characteristics of Jesus on earth. Aber in ihrer Erscheinung ist es doch so, dass sie Merkmale tragen, wie sie Jesus eben namely, auf der Erde gezeigt hat. Namely lamb, lion, ox and man. Nämlich Lamm, Löwe, Ochse und Mensch. Yeah. So, come and see. So, and verse 4. And there went out another horse that was red. Und es zog auch ein anderes, ein feuerrotes Pferd aus. And power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. That they should kill one another. Und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. There was given unto him a great sword. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. That red horse is war. Und dieses rote Pferd bedeutet Krieg. And the hindering forces for him to act is that the Christians have been removed. Und eigentlich die zuvor hindernden Kräfte, dass er da mit beginnen könnte, sind eben die Christen, aber die sind jetzt entfernt. And the Holy Spirit does not function then, will not function then the way it is functioning now. Weil ja, da die Gemeinde weggenommen ist, der Heilige Geist nicht in der Weise auf der Welt wirkt, wie er es jetzt tut durch den Leib Christi. So, the restrainer is removed and the horse is going wild. In diesem Sinne ist also der es eigentlich zurückhalten sollte, entfernt und so wird das Pferd halt wild. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Und ich sah und sieh ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou heard not the oil and the wine. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sagte, 1 Maß Weizen für einen Denar und 3 Maß Gerste für einen Denar. This is a famine. It speaks about a famine. Und da wird eben von Hungersnot gesprochen. An Antichrist's government will distribute the food on the earth. Und diese Weltregierung des Antichristen wird dann versuchen, das Essen auf der Erde zu verteilen, according, according to his government. Gemäß seiner Interessen, gemäß seiner Regierung. And when he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. And I looked and behold a pale horse. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. And his name that sat on him was Death. Und der darauf saß, dessen Name ist Tod. And hell followed with him. Und der Hades folgte ihm. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword, with hunger, with death and with the beasts of the earth. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod, so even und durch die wilden Tiere der Erde. Even the beasts will be employed for this. Und selbst die wilden Tiere werden da mit beschäftigt werden. So, maybe the great white shark until now is just Hollywood imagination. Also bis jetzt ist der große weiße Hai eigentlich nur eine Vorstellung von Hollywood. To scare peaceful holidaymakers from restful swimming experience. Um friedliche Urlauber von einem genussvollen Schwimmen abzuhalten. But then it will become real reality back then. Dann wird der weiße Hai aber zur Realität werden. And not only the and everything else on the land. Aber nicht nur der weiße Hai, sondern auch alles auf dem Trockenen wird sich so verhalten. And now the thematic changes. Now the four apocalyptic horses have passed by, and now the gears are shifted. Und die Szene ändert sich. Die vier apokalyptischen Reiter sind vorbeigezogen und es wird ein Gang hochgeschaltet. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Und als das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. And they cried with a loud voice, saying, "How long, O Lord, holy and true, do you not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?" Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, "Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?" These are the martyrs. These are the martyr tribulation saints. Und das sind die Märtyrer, die Heiligen. Der Trübsal. In Revelations number 20 we learn how they lost their lives. They were beheaded. In Offenbarung Kapitel 20 können wir sehen, wie sie ihr Leben verloren haben. Die meisten sind einfach enthauptet worden. And it could be very likely that more people will get saved in this short 7 years than in any other age of history. Und es ist sehr gut möglich, dass in dieser kurzen 7-Jahres-Periode mehr Menschen gerettet werden als in jeder anderen Zeitperiode der Menschheitsgeschichte. It is also shocking to think that today more people are alive on Earth than in all of history before. Und das ist ja also eigentlich schockierend zu bedenken, dass heutzutage mehr Menschen auf der Erde leben als zusammengenommen je zuvor. It could be. I'm not 100% sure, but it could be. Yeah. Das kann gut sein. And they cried with a loud voice, saying, "How long, O Lord, holy and true, do you not judge?" Ah, okay, let's 11. And white robes were given unto every one of them. Es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. And it was said unto them that they should rest for a little season until their fellow servants also and the brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, der ebenso wie sie getötet werden sollten. So God is patient and he's waiting until the measure is full. Gott ist geduldig und er wartet einfach, bis das Maß voll ist. The measure is full of unrighteousness. Bis das Maß der Ungerechtigkeit einfach voll ist. But also at the same time, the measure that everybody has a chance to come to the Lord. Aber in derselben Weise hat auch jeder eine Möglichkeit, in der Situation zum Herrn zu finden. And some unrighteous people who take advantage of this world. Und es gibt einige ungerechte Menschen, die einfach ihren Vorteil aus dieser Welt beziehen möchten. It is not only because of God's patience towards them. Und es ist nicht nur wegen Gottes Geduld ihnen gegenüber. But because God is waiting until he can get the last person into heaven. Aber es ist ja auch ein Grund darin, dass Gott wartet, bis er wirklich die letzte Person tatsächlich hat erretten können hier auf der Erde. And when the last person is, when Jesus has saved the last soul, then there is nothing, then he can begin with the judgment. Und wenn letzte Person, die letzte Seele auf der Erde gerettet ist, dann ist nichts mehr hinauszuzögern, dann können die Gerichte beginnen. And I beheld when he, in verse 12, and I beheld when he had opened the sixth seal. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, lo, there was a great earthquake. Und es geschah ein großes Erdbeben. And the sun became black as sackcloth of hair. Und die Sonne wurde schwarz wie ein herender Sack. And the moon became as blood. Und der ganze Mond wurde wie Blut. The sixth seal is cataclysmic events. Und das sechste Siegel stellt kataklysmische Ereignisse dar. Also völlige Katastrophen. The great earthquake is used by the Lord here. Und dieses große Erdbeben wird verwendet vom Herrn. As in other instances in the Bible. Wie in anderen Beispielen in der Bibel beschrieben. Punctuating significant events. Um bedeutende Ereignisse punktuell herauszuheben. Exactly. Yeah. Just a reminder. Zur Erinnerung einmal. When there was an earthquake, when the Apostle Paul was in jail in Philippi. Es gab zum Beispiel ein Erdbeben zu dem Zeitpunkt, als der Apostel Paulus in Philippi im Kerker saß. To release him to bring the gospel to Europe. Und er ist durch dieses Erdbeben freigelassen worden, aufgrund dessen er dann das Evangelium nach Europa bringen konnte. When Jesus was crucified, there was an earthquake. Ja, als Jesus gekreuzigt wurde, gab es ein Erdbeben. And there is another place where there is also an earthquake that is also connected. I cannot etwas. Und es gibt eine weitere Stelle, wo es ein Erdbeben gibt, was eine spezielle Bedeutung hat. Okay. And the star, yeah, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Also 14, der Himmel spannt dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. And the kings of the earth and the great men and the rich men and the chief captains and mighty men and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freier verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. And said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. They will have seen the Lamb of God when they say this. Und sie werden das Lamm Gottes gesehen haben, wenn sie das dann gesagt haben. Every knee shall bow, every tongue confess. Das heißt ja, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen? Were not Jesus in our life, our lives we couldn't stand either. Also wenn Jesus nicht in unserem Leben wäre, könnten wir auch nicht bestehen. And so, let's leave it there. Und lassen wir es einfach dort stehen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Father, thank you for this evening. Danke für diesen Abend. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Thank you for that we can know beforehand before these things are happening. Danke, dass wir diese Dinge im Voraus wissen können. Thank you for the encouragement. Danke für die Ermutigung, die darin liegt. That even when we are disappointed about ourselves. Selbst dann, wenn wir über uns selbst enttäuscht sind. And when we ask ourselves, where are we standing? Und wenn wir uns fragen, wo wir selbst stehen. Father, that you crush us in this situation and you lift us up again. Du magst uns in diesen Situationen niederdrücken. And you allow us, dann wieder auf. You allow us to be overwhelmed by weaknesses every day. Lass es zu, dass wir jeden Tag von unseren Schwächen überwältigt werden. Tag für Tag. Just to remind us to be merciful with others. Um uns einfach daran zu erinnern, dass wir barmherzig mit anderen umgehen. Father, bless every person right now. Vater, segne jede Person. Let us think and meditate on the thoughts that we have heard tonight. Lass uns über diese Gedanken einfach nachdenken und darüber nachsinnen. And Father, also, I want to just right also take it to the offering. Und wir wollen auch weitergehen direkt dann zur Gabensammlung. Father, I pray that you would let us be joyful givers tonight. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns zu fröhlichen Gebern machst heute Abend. To recognize you as the source of all giving. Dass wir dich erkennen als der die Quelle alles Gebens ist. And in many lives we can say if it wasn't for you we wouldn't even have anything to give. Und in vielen Leben können wir einfach ganz klar sagen, als jeder Einzelne, dass wenn es nicht um deinetwillen wäre, wir hätten überhaupt nichts zu geben. So help us to give in faith tonight. Hilf uns einfach, dass wir im Glauben geben. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay.